Sie befinden sich in der Hand des Gegners. Nein, ich befinde Sie mich... Sie haben Ihre Widerstandsgrenze optimal einkalkuliert. Sie irren! Teilen Sie Ihr Vernehmen mit. Wir haben dies einkalkuliert und haben finale Rettungsaktion vorverlegt. Vorverlegt? Was soll das heißen? 24 Stunden. 24? Aber das wäre ja... In 30 Sekunden. Tut mir leid, Ferguson. 30 Sekunden. Hörst du das, Marsha? Hörst du das, Big Sven? Hört ihr es alle, ihr von der Station 03? Wir bleiben beisammen. Finale Rettung Michigan von Karl Amerie nach einer Idee von Manfred Siebker. Es sprachen Elf Schlotzky, Manfred Krug, Marsha Pegler, Christa Berndl, Mann im grauen Flanell, Hans Fuchs, Polizist Josef Quadflieg, BBC-Sprecher Karl Wagner, Big Sven Larsen, Reinhard Schulert, Dr. Hainold, Matthias Bonnier, Dr. Mulligan, Alf Marholm, Vorzimmerdame, Magda Maria Werni, Dr. Diaz, Gudrun Landgräbe, erster Kranker, Dirk Triebel, zweite Kranke, Ute Behrens, dritte Kranke, Christa Korb, Instruktor Hans-Joachim Krietsch. Sprecher Karl-Heinz Tafel. Präsidentin Annelie Janssen. Vokoderstimme Joachim Jung. Froh Werner Possart. Stimme eines Sterbenden Herbert Malchers. Die Regie hatte Bernd Lau. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk.